Hi friends. Hallo Freunde. I'm Reinhard Hörtler. Ich bin Reinhard Hirtler. I'm President of Brazilian Kids Care. Der Vorsitzende von Brazilian Kids Care. And I'm here to tell you our vision, what happened. Und ich will dir unsere Vision erzählen und wie alles anfing. Our plans, our dreams. Unsere Pläne, unsere Träume. I'm Austrian. Ich bin Österreicher. And I'm married to Debbie, who is an American. Bin mit Debbie verheiratet, sie ist Amerikanerin. We've been married for decades. Wir sind schon seit Jahrzehnten verheiratet. Got two adult children. Haben zwei erwachsene Kinder. And in 2014, God called us to Brazil. 2014 rief Gott uns nach Brasilien. I never dreamed, never imagined, never thought that I would work with children. Ich hatte nie gedacht, mir geträumt oder vorgestellt, mit Kindern zu arbeiten. We love children. Wir lieben Kinder. Austria for 5 years we had a foster son. In Österreich hatten wir 5 Jahre lang einen Pflegesohn. In America for 5 years we had foster children. Auch in den USA hatten wir 5 Jahre lang Pflegekinder. But we came here as missionaries to help churches. Wir kamen als Missionare hierher, um Gemeinden zu unterstützen. Something happened that has changed my life forever. Dann passierte etwas, das mein Leben für immer veränderte. In August of 2014 I went to a city called San Luis Maranhão. Im August 14 reiste ich nach San Luis im Staat Maranhão. In the north of Brazil. Im Nordosten Brasiliens. I went there with Debbie just to preach at a conference. Ich war dort mit Debbie, um auf einer Konferenz zu predigen. And I remember the lady, the pastor's wife there, she told us stories about children. Ich erinnere mich, dass die Frau des Pastors uns Geschichten über Kinder erzählte. And she had a really burden to reach the children. Sie hatte wirklich eine Last, die Kinder zu erreichen. And I thought, no, this can't be true. Ich dachte, was sie sagt, kann nicht stimmen. That's exaggerated. Das ist übertrieben. So here's what I did. Also machte ich Folgendes. I said, I would like to come back. It was very far from where we live, thousands of kilometers. Obwohl es über 1000 Kilometer von unserem damaligen Wohnort entfernt war. And I said, I would like to come back here for 3 days. Sagte ich, ich möchte für 3 Tage zurückkommen. I'll pay my own ticket. Auf eigene Kosten. I'll sleep on the floor. Ich kann auf dem Boden schlafen. And I would like you to take 3 days to show me what is really going on with the children. Aber ich möchte, dass du dir 3 Tage Zeit nimmst, um mir die Kinder zu zeigen. And I said to her, can you show me the worst things that's happening with the children? Bitte zeige mir die schlimmsten Dinge, die mit den Kindern passieren. And I remember the first day from 9 in the morning till 9 o'clock at night. Ich erinnere mich am ersten Tag von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends. I went to a trash heap where children live. Gingen wir auf eine Müllhalde, wo Kinder lebten. I remember I went to this whole village. Ich erinnere mich, dass wir dort in ein ganzes Dorf kamen. Everything dirt. Alles war Dreck. People had this mud hut. Menschen hatten diese Lehmhütten. I remember there was 10 square meters. Sie waren nur 10 Quadratmeter. And I walked into this home and there lived a family of 10. Und darin lebte eine Familie von 10 Personen. 10 square meters, no electricity, no water. 10 Quadratmeter ohne Strom, ohne Wasser. And the oldest girl who was 13 was already pregnant from their own father. Das älteste Mädchen war 13 und schon schwanger vom eigenen Vater. The children slept on the floor or they had a few hammocks where they all put them together. Die Kinder schliefen auf dem Boden oder sie hatten ein paar Hängematten, wo alle zusammen reingesteckt wurden. And I remember the first night I went back to the home of the pastor where I stayed. Ich erinnere mich an die erste Nacht zurück im Haus der Pastorin, wo wir übernachteten. All night, every time I closed my eyes, I saw these pictures. Die ganze Nacht lang sah ich immer diese Bilder, wenn ich meine Augen schloss. And I wept, I wept, I wept. Und ich weinte, weinte, weinte. Saw these pictures from the children. Ich sah die Bilder von diesen Kindern. I held a baby in my arms that day that was only a few months old. Ich hielt ein Baby in meinen Armen, das war nur ein paar Monate alt. That was black and blue with bruises from the neck all the way to the feet. Es war vom Nacken bis zu den Füßen übersät mit blauen Flecken. The baby laid in this dirt floor screaming. Das Baby lag schreiend auf dem Boden. It was abused that badly. Es wurde so schlimm missbraucht. I remember I said to my friend, why doesn't anybody do anything about this? Ich weiß noch, wie ich zu meinen Freunden sagte, warum tut denn niemand etwas dagegen? How can people know this and ignore this? Wie können Menschen darüber Bescheid wissen und das ignorieren? So I went back to Goiânia, where I used to live. Ich flog zurück nach Goiânia, wo wir lebten. I said to Debbie. Ich sagte zu Debbie. Sweetie, we have to change this. Liebling, wir müssen das ändern. I was so desperate. I said this. Ich war so verzweifelt und sagte. I said, I know what I do. Ich weiß, was ich mache. I will take half of my clothes and sell. Ich werde die Hälfte meiner Kleidung verkaufen. I'm gonna give food to the children. Und den Kindern Essen geben. And Debbie said, the few clothes you have are not gonna do anything. Debbie sagte, die wenige Kleidung, die du hast, bringt doch nichts. So I thought I need to do something. Mir war klar, dass ich etwas tun musste. And I remember I talked to my friend. Ich erinnere mich, ich sprach mit meinen Freunden. Many of them. Mit vielen von ihnen. Everybody said the same thing. Jeder sagte das Gleiche. Reinhard, there's nothing we can do. Reinhard, da können wir nichts tun. The government. Sondern die Regierung. We are called to preach the gospel. Wir sind berufen, das Evangelium zu predigen. And something rose up inside of me. Etwas stieg da in mir auf. And I said, if nobody does anything, I will. Wenn niemand etwas tun will, dann tue ich es. I will give the rest of my life to save the children in Brazil. Mein Leben gebe ich, um die Kinder in Brasilien zu retten. Yep. And I made some radical decisions then. Ich habe dann ein paar radikale Entscheidungen getroffen. I decided to give away every single penny of the profit from the books we sell here to these children. Ich beschloss, jeden Cent meiner Bücher, die ich verkaufe, für die Kinder einzusetzen. Written 15 books until today. Bis jetzt habe ich 15 Bücher geschrieben. So out of this desperation, out of this brokenness, Brazilian Kids Care was born. Aus der Verzweiflung und Zerbrochenheit heraus wurde Brazilian Kids Care geboren. We opened what they call 501c3 in America, an association, a charity. Wir gründeten einen Verein. Made sure that everything is correct and legal and right. Stellten sicher, dass alles ordnungsgemäß und legal ist. But then my biggest problem was this. Aber mein größtes Problem war, what am I doing here? I'm Austrian. Was ich als Österreicher denn hier mache? I need Brazilians. Ich brauche Brasilianer. So my heart began to cry. Mein Herz fing an zu rufen. Lord, give us Brazilians. Herr, wir brauchen Brasilianer. And God answered. Und Gott antwortete. Our dream is to open 100 orphanages in Brazil. Unser Traum ist, 100 Waisenhäuser in Brasilien zu eröffnen. I always say, ich sage immer, God saw our hearts. Gott sah unsere Herzen. He gave us the best. Er gab uns die Besten. I'm gonna show you something right now. Ich zeige dir jetzt etwas. Flavia, please come here. Flavia, bitte komm her. Come stand here right behind me. Und stell dich hinter mich. Please come. Bitte. Right now, where I'm sitting, hier, wo ich sitze, is the first orphanage that God has given us. Ist das erste Waisenhaus, das Gott gegeben hat. In Natal. In Natal. Flavia, please come here. Flavia, bitte komm her. I'm going to show you something that has cost many tears to my eyes. Ich werde dir etwas zeigen, was mich viele Tränen gekostet hat. Okay, okay, okay. Entre nos. I want you to look at this woman. Ich möchte, dass du diese Frau anschaust. Her name is Flavia. Sie heißt Flavia. No, she is not only the director of this orphanage here where we are right now. Sie ist nicht nur Direktorin von diesem Waisenhaus hier. God gave her to us. Gott hat sie uns gegeben. We never looked for her. Wir haben nie nach ihr gesucht. We never asked her that she will be part of us. Wir haben sie nie gefragt, ob sie Teil von uns sein will. God gave her to us. Gott hat sie uns gegeben. This is one of the most excellent women I've ever met. Eine der exzellentesten Frauen, die ich je getroffen habe. In the beginning, she was simply taking care of the children here in Natal. Am Anfang hat sie sich einfach um die Kinder hier in Natal gekümmert. Today, she is coordinating any project that we are opening here in the whole nation of Brazil. Heute koordiniert sie jedes Projekt, was wir in Brasilien eröffnen. She is an amazing gift of God to us. Ein fantastisches Geschenk Gottes für uns. She has a heart for the children. Sie hat ein Herz für die Kinder. Yet she has the intelligence how to do it right. Zudem hat sie die Intelligenz, es richtig zu machen. She understands the laws. Sie versteht die Gesetze. She studies and works hard. Sie bildet sich weiter, arbeitet hart. She is a woman that's gentle and tough. Sie ist eine Frau, sanft und tough. I'm so thankful to God for Flavia. Ich bin Gott so dankbar für Flavia. Thank you. Danke. And this is one example. Und das ist nur ein Beispiel. Her husband is the director who takes care of all the construction in Brazilian Kids Care. Ihr Ehemann ist der Bauleiter, der alle Projekte bei Brazilian Kids Care betreut. Brasil. Does it with the most dedication that you can imagine. Er tut das mit der größten Hingabe, die man sich vorstellen kann. So how will Brazilian Kids Care open 100 orphanages? Wie eröffnet Brazilian Kids Care 100 Waisenhäuser? We've decided to do something that's very important. Wir haben entschieden, etwas sehr Wichtiges zu tun. To give freedom and autonomy to every one of these orphanages. Jedem einzelnen Waisenhaus Freiheit und Autonomie zu geben. So Brazilian Kids Care gives vision. Brazilian Kids Care gibt also Vision. Gives spiritual guidance. Gibt geistliche Führung. Sustains financially. Trägt es finanziell. But they are opening their own charities, their own legal entities, and run this orphanage. Aber sie öffnen ihre eigenen rechtsgültigen gemeinnützigen Einrichtungen und führen diese Waisenhäuser. And they run these orphanages. Und führen diese Waisenhäuser. So in simple words, The dream was born in the heart of Brazilian Kids Care. Einfach ausgedrückt, der Traum wurde im Herzen von Brazilian Kids Care geboren. But I hate control. Aber ich hasse Kontrolle. I believe God doesn't control. Ich glaube, Gott kontrolliert nicht. So it is so important to us that we give vision, we give oversight, we support, we sustain. Deshalb ist es uns so wichtig, Vision und Überblick zu geben, zu unterstützen und zu erhalten. But every one of these places has autonomy. They understand the laws of the land and they run these places well. Aber jedes dieser Häuser wird eigenständig geführt mit Verständnis über geltendes Recht und somit findet eine sehr gute Arbeit statt. We are connected by heart because God connected us. Wir sind vom Herzen miteinander verbunden, weil Gott uns zusammengeführt hat. And I could tell you so many stories. Und ich könnte viele Geschichten erzählen. We have daycare center. Wir haben Tageszentren, where children can come and spend the whole day there. They are taken care of. They learn about the love of God. Wo Kinder den ganzen Tag verbringen können. Es wird sich um sie gekümmert und sie lernen von Gottes Liebe. Debbie and me adopted a child from this orphanage here. Debbie und ich haben ein Kind aus diesem Waisenhaus hier adoptiert. We'll show him to you a little later. We'll talk. Ich zeige ihn euch etwas später noch. He's 15. Er ist 15. Actually, today he turned 16. Nein, heute ist er 16 geworden. Flavia adopted his little sister. Flavia adoptierte seine kleine Schwester. Recently, Flavia said, "We are related now." Kürzlich sagte Flavia, wir sind jetzt miteinander verwandt. I'm parents of your sons. Ich bin jetzt die Mutter von der Schwester deines Sohnes. Our heart is that all of these children come into homes that love them and care for them. Es ist unser Herzensanliegen, dass alle diese Kinder ein Zuhause finden, wo sie Liebe und Fürsorge erfahren. Let me tell you a little bit of the story. Lass mich kurz erzählen, how everything happened from San Luis to here in Natal, where we are right now filming. Wie alles passierte von San Luis bis hier in Natal. I was sitting in my house. Ich saß in meinem Haus. And my phone rang. Und mein Telefon klingelte. Flavia called me. Flavia rief mich an. She said, "Reinhard." Sie sagte, "Reinhard." "We have a problem here." Wir haben hier ein Problem. And the conversation went something like this. Das Gespräch ging in etwa so weiter. "There are children who are abused every day." Hier gibt es Kinder, die jeden Tag missbraucht werden. "They live in terrible situations." Sie leben in fürchterlichen Verhältnissen. "Many times there is no father." Oft gibt es keinen Vater. "The mother goes early, leaves the house early, well, the house, the barracks really, to go to work." Die Mutter verlässt in der Früh die Baracke, um zur Arbeit zu gehen. "Children are left alone the whole day." Die Kinder werden den ganzen Tag allein zu Hause gelassen. "They go to school a part of the day." Einen Teil des Tages gehen sie vielleicht zur Schule. "And they are just victims of abuse." Aber sie sind einfach Opfer von Missbrauch. "Happens a lot here in Brazil." Das passiert viel hier in Brasilien. She said this to me. Sie sagte mir. She said, "If we could have a home." Wenn wir ein Haus haben könnten. "Where during the day we could take care of the children and then when mama goes back home at night she can protect them." Wo wir uns tagsüber um die Kinder kümmern könnten und wenn die Mutter abends wieder nach Hause kommt, kann sie auf sie aufpassen. "We could save these children." Dann könnten wir diese Kinder retten. I said, "Okay, let me pray about this." Ich sagte, okay, ich bete darüber. "Look at this." Schau dir das an. This is how God works. So arbeitet Gott. So we finished our conversation. Wir beendeten unser Gespräch. My heart was torn and broken. Mein Herz war zerrissen und zerbrochen. And I said, "Okay, let's pray. Let's see what God can do." Und ich betete, um zu sehen, was Gott tun will. Of course, we had no money. Natürlich hatten wir kein Geld. And I was preaching in America a couple of weeks after. Ein paar Wochen später predigte ich in Amerika. And then a young man who just got married recently. Und ein junger Mann, der gerade erst geheiratet hatte, walks up to me and said, kommt auf mich zu und sagt, Reinhard, my mom gave me my inheritance. Meine Mutter hat mir mein Erbe gegeben. So that I can buy a house. Damit ich ein Haus kaufen kann. And that I don't have to live in the basement of this guy. Und nicht in dieser Kellerwohnung leben muss. I said to my wife. Ich habe zu meiner Frau gesagt. I don't want my inheritance. Ich möchte mein Erbe nicht. I want to give it to Reinhard. Ich möchte es Reinhard geben. He gave us $100,000. Er gab uns $100,000. I said to Flavia and Florencio. Ich sagte zu Flavia und ihrem Mann Florencio. You guys really want to start a project here? Wollt ihr hier wirklich ein Projekt starten? They said we do. Sie sagten definitiv. I said we have the money. Ich sagte, wir haben das Geld. That's how we started here in Natal. So haben wir hier in Natal begonnen. And then I preach in a conference here in their church, their pastors here. Dann predigte ich hier in ihrer Gemeinde, wo sie auch Pastoren sind. And then finish the end of the conference. Und am Ende der Konferenz. I met a woman. Traf ich eine Frau. And she said, I run an orphanage. Und sie sagte, ich betreibe ein Waisenhaus. I said, I want to see it. Und ich sagte, ich will es sehen. So we came here. Also kamen wir hierher. We will show you the photos, the documentation. Wir zeigen euch die Fotos, die alles dokumentieren. I walked into this place. My heart was just torn. Ich ging in das Waisenhaus und mein Herz wurde zerrissen. Dirt floor. Dreckboden. No food for the children. Kein Essen für die Kinder. They had no decent clothes. Keine passende Kleidung. Running around barefoot. Sie liefen barfuß herum. In my heart was a mixture of anger and compassion. In meinem Herzen war eine Mischung aus Ärger und Mitgefühl. I thought, how will these children ever know that God is good and God is love if this is how they are received? Ich dachte, wie sollen diese Kinder jemals wissen, dass Gott gut ist und Liebe ist, wenn sie unter solchen Bedingungen aufgenommen werden und leben müssen? Long story short. Lange Rede, kurzer Sinn. This woman who had a great heart for the children, but that was all she had. Diese Frau hatte ein großes Herz für die Kinder, aber mehr auch nicht. She couldn't handle anymore. Sie war damit überfordert. She asked us to help her. Sie bat uns, ihr zu helfen. Again, Flavia and me talked. Wieder sprachen Flavia und ich darüber. As so many times. Wie so oft. And we said, und wir sagten, nope, we're not gonna help. Nein, wir werden nicht helfen. I had already given my own personal money to this lady. Ich hatte diese Frau bereits von meinem Geld gegeben. So here's what happened. Folgendes passierte. This lady just could not even do it anymore. She was breaking down under the pressure. Diese Frau konnte nicht mehr weitermachen mit dem Waisenhaus. Sie brach unter dem Druck zusammen. But she lived here in this orphanage. Sie lebte hier in diesem Waisenhaus. Right here behind me. Direkt hinter mir. And she asked us to help her. Und sie bat uns, ihr zu helfen. We said no. Aber wir sagten nein. Here, you give everything to us. Aber wenn du uns alles überlässt, sign the legal documents over to us. Also uns die rechtsgültigen Dokumente überschreibst. We will take everything over. Dann übernehmen wir alles. You will move out of the orphanage. Du ziehst aus dem Waisenhaus aus. And we will buy you a place to live. Und wir kaufen dir etwas, wo du leben kannst. And then it's resolved. Und dann ist es abgeschlossen. So we did. Also taten wir das. We will show you pictures what this looked like and what it's today. Wir zeigen euch Bilder, wie es hier aussah und heute aussieht. From a place that was destroyed with no food and no clothes for the children to one of the most beautiful places in the entire nation. Von einem Heim, das kaputt war, ohne Essen und Kleidung für die Kinder, hin zu einem der schönsten Orte in ganz Brasilien. We will show you what we have built. Wir zeigen euch, was wir aufgebaut haben. Right here to my right side. Zu meiner rechten Seite. Now the little children, the babies, they have a nap. Machen die Babys gerade Mittagsschlaf. Behind me, the other children have a nap. Hinter mir machen die anderen Kinder Mittagsschlaf. We built a sports place. We will all show you this, where they can play soccer and run and have an incredible time. Wir haben einen Sportplatz gebaut, wo sie toben und spielen und Spaß haben können. A little bit further back there, we have a house for the boys, a house for the girls, the teenagers. Etwas weiter hinten haben wir je ein Haus für die Teenager, Jungs und für die Mädchen. We bought the land next door, which we will show you, and right there we are building two more houses. Wir haben das Grundstück nebenan gekauft, wo wir noch zwei weitere Häuser kaufen werden. Das zeigen wir euch auch. Look at the house that we built for the teenagers who have to leave the orphanage and usually end up on the street in prostitution, drugs. Schau das Haus für Teenager, die aufgrund ihres Alters nicht mehr im Waisenhaus bleiben dürfen und wieder auf der Straße und in Prostitution landen würden. Look at this house that we built for her. Schau dieses Haus, was wir für sie gebaut haben. We bought this land here behind this house that we bought and we're building some more projects here. Wir haben auch das Grundstück hinter dem Haus gekauft, um weitere Projekte zu bauen. God has given me 100 orphanages. I know this. And they are going to happen here in Brazil. I will not rest. Gott gab mir 100 Waisenhäuser, das weiß ich, und sie werden hier in Brasilien gebaut werden, solange werde ich nicht ruhen. Listen to this little story. Hör dir diese Geschichte an. To my right. Rechts von mir. There is sleeping a little girl right now. Schläft gerade ein kleines Mädchen. She came to us with 7 months weighing 3 kilos. Sie war 7 Monate, als sie zu uns kam und wog 3 Kilo. I have a friend in America. She's a pediatrician. Eine Freundin von mir ist Kinderärztin in Amerika. She came here to do mission work. Sie kam für Missionsarbeit hierher. And she held this little baby in her hand. When she came here, the baby had just come to us. Sie war gerade da, als das kleine Baby zu uns kam und hielt es im Arm. My friend, the pediatrician, who's been one for decades. Meine Freundin, die seit Jahrzehnten Kinderärztin ist. She held this little baby and she said, this child will never be able to walk. It's an impossibility. Hielt das Baby und sagte, dieses Kind wird niemals laufen können. Das ist unmöglich. She walks. Doch, sie läuft. I sent her a video of the girl walking. She said to me, that's a miracle. Frankie, it's a miracle. Ich schickte ihr ein Video, wie das Mädchen läuft, und sie sagte, das ist ein Wunder, das ist ein Wunder. You know, I've been not allowed to show the faces of these children. Ich darf dir leider nicht die Gesichter der Kinder zeigen. In a sense, I understand to protect it. Einerseits verstehe ich, dass es ist zu ihrem Schutz. But Dallas, I wish I could. Aber ich wünschte, ich dürfte es. I could tell you story after story, Flavia much more than me. Ich könnte Geschichte um Geschichte erzählen, Flavia erst recht. I could tell you transformation miracles that happened. Von Veränderungen und Wunden, die passierten. What God has done is beyond description. Was Gott getan hat, ist unbeschreiblich. It's only the beginning. Das ist nur der Anfang. So. Thank you guys for watching this little documentary. Danke, dass du diese Dokumentation angeschaut hast. Thank you for praying for us. Danke, dass du für uns betest. I made a kind of an agreement with God when I began to serve him 40 years ago. Ich traf eine Vereinbarung mit Gott, als ich vor über 40 Jahren anfing, ihm zu dienen. No matter what he calls me to do, we will never ask anybody for one penny. Egal wozu mich beruft, wir werden niemals jemanden einen Cent bitten. Neither are we asking you. Ich bitte auch dich nicht. We're just telling you what's happening. Wir erzählen dir einfach, was passiert. If you watch this and say, oh, well, it's nice, delete it. Wenn du es anschaust und sagst, ach ja, das ist nett, dann schließe es wieder. If Jesus touches your heart, ask him what he wants you to do. Wenn Jesus dein Herz berührt, dann frag ihn, was du tun sollst. We never made this documentary because we want your money. Never, I would never do this. Wir haben dieses Video nicht gemacht, weil wir dein Geld wollen. Niemals, das mache ich nicht. So then why are we even doing this? Also warum machen wir das dann? I'll tell you why. Ich sage dir warum. Because I saw things. God could break my heart. Weil ich Dinge gesehen habe, konnte Gott mein Herz brechen. For the little ones. Für die Kleinen. For ones who nobody defends. Für die, die niemand verteidigt. For the ones who Jesus loves passionately. Für die, die Jesus leidenschaftlich liebt. For the ones who God cares about. Für die, die Gott wichtig sind. And who knows, maybe this little documentary is an instrument in the hands of God to break your heart too, for what breaks God's heart. Und wer weiß, vielleicht ist dieser kleine Bericht ein Werkzeug in der Hand Gottes, auch dein Herz für das zu brechen, was sein Herz bricht. Maybe this little documentary will be used. Vielleicht wird dieser kleine Bericht verwendet. So that it will happen to you what happened to me. Dass es dir so ergeht wie mir. To wake yourself up at night crying. Du nachts von eigenen Weinen wach wirst. And turning these tears into prayer. Und diese Tränen in Gebete verwandelst. God, the children. Gott, die Kinder. Who knows? Wer weiß, what God will do through. Was Gott dadurch tun wird. But we do thank you for watching. Aber wir danken dir fürs Zuschauen. By the way, this is Daniel. Das ist übrigens Daniel. One of the most wonderful people that God gave me. Einer der wunderbarsten Menschen, die Gott mir gab. He's a big part of my life and my story. Er ist ein großer Teil meines Lebens und meiner Geschichte. To my left is sitting another guy. Links von uns sitzt ein anderer Mann. Vinicius, you have to come and stand behind me, please. Vinicius, du musst auch herkommen. Yes, you have to. Ja, bitte komm. Você vai conseguir, leva aqui, leva sua máquina aqui. Vai. You don't have to carry it, yeah. So here is another young man. Hier ist ein anderer junger Mann. His name is Vinicius. Er heißt Vinicius. Do you know who Vinicius is? Weißt du, wer das ist? Vinicius is the treasurer of Brazilian Kids Care. Vinicius ist der Schatzmeister von Brazilian Kids Care. I'm the president, Debbie is the vice president. Ich bin der Vorsitzende und Debbie die Vizevorsitzende. This guy makes 100% sure that I do everything more than 100% correct. Dieser Mann stellt sicher, dass ich alles mehr als 100% korrekt mache. He's one of the most correct people I've ever met. Er ist einer der genauesten Menschen, die ich je traf. I always say, you know, he is the picture of integrity. Ich sage immer, dass das Abbild von Integrität ist. He has my credit card, he has the keys to my house, he has my account number, he has everything. Er hat meine Kreditkarte, die Schlüssel zu meinem Haus, meine Kontonummer, er hat alles. Because he would never touch one penny that he's not supposed to touch. Er würde nie einen Cent unaufgefordert anrühren. So he's taking care, make sure we do everything. Correct, legally and right. Er stellt also sicher, dass alles rechtmäßig und korrekt läuft. When my heart explodes and I want to do a million things. Wenn mein Herz explodiert und ich Millionen Sachen tun will. He's the one who asks the question. Stellt die Fragen. No, he asks the question. Und fragt. He says, Rainer, did you think about this? Hast du daran gedacht? Can you do that? Kannst du das so machen? What about the other? Wie wäre es damit? So these are the people who are part of our life. Diese Menschen sind also Teil unseres Lebens. Thank you, thank you, thank you. For what? Danke, danke, danke fürs Zuschauen. So watch these things. Look what happened. Schau dir also auf der Webseite was alles passierte. Look at this place that we are showing. Schau dir die Bilder an, die wir zeigen. This destroyed poverty-stricken place. Dieser kaputte, von Armut geplagte Ort. 3 years ago, I was here the first time. Vor 3 Jahren war ich das erste Mal hier. And my heart again was so touched. Und mein Herz war so berührt. I said, I want to build something here. Ich sagte, ich will hier etwas bauen. We are waiting right now to get land right here to build another project. Im Moment warten wir darauf, hier noch Land zu erhalten, um ein weiteres Projekt zu bauen. Look at these pictures. Schau dir diese Bilder an. Look how these need Jesus. Schau, wie sie Jesus brauchen. Look how these people need Jesus. Schau, wie diese Menschen Jesus brauchen. We're going to build another place here. Wir werden hier ein weiteres Haus bauen. We're going to spread out through Brazil. Das werden wir in Brasilien ausbreiten. And we're going to show the goodness of God. Und wir werden die Güte Gottes demonstrieren.